Am 2. Juni wurde in der Sporthalle Hesan im Bezirk Yanggang das Sportfest um den Preis Fackel von Pozzombo eröffnet. An der Eröffnungsfeier beteiligten sich die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Sportler und die Werktätigen, Jugendlichen, Studenten und Schüler in der Stadt Hesan. Nach der Eröffnungsfeier gab es ein Herrenvolleyballspiel zwischen dem Sportclub Sorbexu und dem Sportclub Am Nokgang. Während des Sportfestes werden die Spiele in dutzenden Sportarten wie Fußball, Basketball, Volleyball und Tischtennis an verschiedenen Orten, darunter Pyongyang, Hesan, Pyeongsong, Hamung und Wonsan stattfinden.